Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlandemeldung. Die gemeldeten feindlichen Kampf- und Jagdverbände mit der Spitze im Raume von Norderney mit Ostkurs. Ein kleiner Bomberpulk im Raume von Rheine. Feindliche Jagdverbände im Raume von Bremen und südlich davon. Einzelne Jagdflugzeuge, außerdem noch im Raume Oldenburg, südlich Twente, südlich Münster und im Raume von der Heimat Opfer auf uns zu rücken, ist in diesem Kriege wenigstens wofür. Sie scheinen hier aber, was die Ernährung angeht, erträglich zu sein den Opfern gegenüber, die seit Wochen und Monaten schon die Bevölkerung in den Luftkriegsgebieten fast Nacht für Nacht zu bringen hat. Nachzubringen hat. Unsere Feinde greifen sie mit einem brutalen Zynismus ihrem Hab und Gut und Leben an, um damit ihre Kriegsmoral zu zermürben. Das geben sie auch offen zu. Was sie dabei an deutschen Kulturwerten vernichten, wird ihnen ewig zur Schande gereichen. Gegen Terror! Das ganze deutsche Volk ist heute nur von dem einen Gedanken beseelt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Bewundernswerten Seelenkraft und einer fanatischen Verbissenheit gegen Brand und Verwüstung, denen den Bombennächten mit Männern, Frauen und Kindern auf Posten beschützt, soweit das überhaupt möglich, Haus und Tag und Gut, und vollbringt dabei Wunder der Tapferkeit, an denen am Ende der britisch-amerikanische Terror doch noch zerschellen wird.